proletarische Individualität basierte auf der besitzlosen Stellung im Produktionsprozess und realisierte sich in der Organisation des Klassenkampfes. Die langfristige lebensgeschichtliche Perspektive des proletarischen Individuums war die von Ausbeutung und Elend oder revolutionärer Befreiung. An die Stelle langfristiger lebensgeschichtlicher Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen sind heute kurzfristige Reaktionen im Hinblick auf die Erwartung von Gratifikationen und Befürchtung vor Sanktionen getreten. Der Arbeitersohn, der heute eine Lehre beginnt, vermag sich in der Regel keinen lebensgeschichtlichen Begriff von seinem biografischen Arbeitsschicksal zu machen. Das Prinzip Hoffnung wird aus dem Bewusstsein der Individuen eliminiert oder, wie Marcuse versucht hat zu entfalten, selbst das unglückliche Bewusstsein soll absterben. Eine Agitation des Proletariats, die nicht das geschichtslose Lebensschicksal der Massen thematisiert, kann den Zusammenhang von gesellschaftlicher Produktion und Spontaneität im Bewusstsein der Massen nicht rekonstruieren und emanzipative Bedürfnisse nach einem glücklichen Leben weder freilegen noch zu einem politischen Totalitätsbewusstsein vermitteln. Die strategischen Reflexionen im SDS haben immer mehr die Ebene der regressiv auf materielle Produktion fixierten Bedürfnisstruktur, wie auch die neue Qualität in der Geschichtslosigkeit des verdinglichten Bewusstseins vom individuellen Lebensschicksal verfehlt. Damit aber erfährt der Klassenbewusstseinsbegriff eine leninistische Reduktion, sodass die Produzenten sich nicht als Produzenten begreifen und das Ergebnis einer nach Maßgabe dieser Reduktion betriebenen Propaganda kann nur die Restabilisierung der von Reich beschriebenen Trennung von unparteilichem Totalitätsbewusstsein und unproduktivem Konsumptionsbewusstsein sein. Was heißt Akzeption? Wahrnehmen, also es ist irgendwie so eine bestimmte Form von Wahrnehmung. Ja, die erste Stufe. Die erste, das rein Sinnliche. Herr Hegel, wäre das die sinnliche Anschauung ungefähr, ne? Die Stufe, Erkenntnisstufe der sinnlichen Anschauung. Ja, oder bei Luthers Ästhetik ist es eben diese erste Form der Spiegelung. Also ich glaube, das System 1 und dann 1 Strich, also der Versuch, das physiologisch anzugehen und mit der Reflexologie physiologisch anzugehen, diese Fragestellung von in der großen Ästhetik. Nee, das ist nicht ganz widersprechend, aber das würde ich jetzt nicht hier diskutieren wollen. Nee, will ich auch gar nicht. Ich will nicht, ja nur. Das ist nicht die sinnliche Anschauung allein so, weil. Aber ich würde mich da streiten wollen drüber. Aber das. Dürfen wir jetzt nicht diskutieren. Keine Identität gemacht, sondern nur der Versuch der Aperzeption eben aufzulösen, wissenschaftlich eben mit dem Sinne, mit der Frage des Sinnesapparates. Des Sinnesapparat. Ich verstehe nicht den Begriff der Faschismus als hochzivilisierter Naturzustand. Also hochzivilisierter Natur, das ist genau das Ding. Also Zivilisation und Natur sind irgendwie, das, was ich dabei gedacht habe, das verstehe ich nicht. Ja, Zivilisation und Natur sind irgendwie wie die Faust aufs Auge, ja. Also, das faschistische System ist das Gegenteil von jeder Zivilisation, also das ist. Das ist doch eine totale Verharmlosung des Faschismus, ja umgekehrt. Also eine völlig falsche Definition, meiner Meinung nach. Ich glaube, das meint die völlige Zerstörung von menschlicher Gestaltung oder proletarischer Gestaltung oder freiheitlicher Gestaltung. Das meint das. Also, ja, aber das kann man doch nicht als zivilisiert bezeichnen. Zuerst, das ist ja nur das Attribut. Es geht um dass die Charakterisierung ist ja, dass es ein Naturzustand zurückgefallen ist, regrediert ist in einen Naturzustand. Und den Ich finde schon, dass der Hoch, der Goebbelsche Apparat und insgesamt alles, das war eine Prätorianergarde, die hoch, also die sich hochzivilisiert war, gab. Das ist natürlich im Sinne einer Negation einer, naja, sie hat auch bürgerliche Elemente, aber jedenfalls ist es der Versuch, ja eben nicht die nur als Unholde hinzustellen, sondern gerade diese Form der Zivilisation, des organisierten, der organisierten Ästhetik, der und so weiter und so fort, sind ja ganz viele Elemente drin.